Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich bin Jog. Hallo, ich bin Steff. Nummer 32, eben schnell nochmal nachgeguckt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dies wird eine Sondersendung. Wir machen heute eine Sendung, die wir einreichen werden bei einem Festival. Ihr kriegt sie dann einfach schon mal vorher zu hören. Exklusiv. Toll. Eine Vorabveröffentlichung. Wollen wir mal so anfangen wie sonst auch, sonst bin ich gleich durcheinander. Also, wir trinken Tee. Ich hole mir noch mal kurz ein Wasser. Elfentraum. Um genau zu sein. Ich hole mir nicht nur ein Wasser, ich hole mir Bio-Krabs. Mein Sommer 2011, Holunderblüte, Zitronensirup mit Wasser. Hervorragend. Es tut uns leid, wenn es ein bisschen ein bisschen laut wird zwischendurch. Wir haben hier so eine adoleszente Katze, die die ganze Zeit reinkommen möchte. Das aber nicht darf und das macht ein bisschen Lärm. Und wie die aufmerksamen Hörenden möglicherweise mitbekommen haben, wir sind nur zu zweit. Ja. Marlene ist auf Reisen. Und zwar auf weiten Reisen. Quer durch Europa. Wow. Stößchen. Ja. Stößchen. Also, ich erzähle einfach nochmal ganz kurz, was das für ein Festival ist, ja, wo bitte. Wir das einreichen. Wir verlinken das natürlich auch. Also herzlich willkommen dann auch unsere neuen Hörenden auf dem Festival, falls wir denn angenommen werden. Wir freuen uns sehr. Das Festival ist das Queer Festival, geschrieben Q-U-E-A-R, also wie Queer und ihr Ohr, das Transtonale Ohrenfest. Das findet statt vom 5. bis 7. August 2011 in Berlin. Gesendet wird auf dem Schwarzen Kanal oder gesendet, ja. Es findet dort statt. Es ist ein Festival, das sich mit Hörstücken beschäftigt. Also es geht tatsächlich nur um Sachen, die gehört werden können. Ja, der Podcast passt da vielleicht thematisch ganz gut rein. Und extra für dieses Festival werden wir heute auch das Thema Audio besprechen. Ne? Jo. Jo. Okay. Ich habe Tee. Ich habe Wasser. Nein. Diesen Spezialtrunk. Zeugs. Wir wollten, weil das ja nun möglicherweise auf diesem Festival läuft, wollten wir noch mal ganz kurz was zu unserem Podcast sagen. Ja. Willst du mal anfangen? Jetzt habe ich schon so viel gelabert. Also wir sind drei Leute in Hamburg. Ein Dreichen. Joko, Marlene und Steff, die das jetzt mittlerweile seit über 2 Jahren? Keine Ahnung. Also wir haben Folge 32, wir versuchen es monatlich. Könnt ihr euch jetzt ausrechnen? Seit mehr als 2 Jahren. Denn wir haben im Oktober... Egal. Geschichte, Schall und Rauch. Ja, auf jeden Fall, wir machen das schon eine Weile und haben uns einfach mal überlegt, dass es ganz interessant sein könnte, mal so die Gespräche und Diskussionen, die sich so am Küchentisch abspielen, die sich eben um alles Mögliche alltägliche oder auch mal theoretische, queere, queer-szenische Hamburg-basierte Dinge dreht. Und wollten einfach mal gucken, wie weit sich das eigentlich so trägt, wenn wir uns zusammensetzen, einfach mal uns ein Thema vornehmen und erzählen, was uns dazu einfällt. Ja, und genau, so als Konzept noch zusätzlich, neben dem, dass es eben einmal im Monat gemacht wird, ist das am Ende eines Podcasts auch noch ein Stück freie Musik gehängt wird. Tja. Ihr findet uns unter www.scheitern.org. Ja, da sind alle Sendungen der letzten 2+ Jahre. Ja. Ansonsten, wir nehmen uns ein Thema vor und reden dann drauf los. Wir schneiden nicht. Genau. Wir haben keine großartige Technik. Nur ein Rechner, ein Programm und das Internet. Genau. Und wir haben über die ganzen Folgen haben wir eine wirklich ganz bezaubernde HörerInnen-Base bekommen, die uns ab und an ganz tolle Kommentare schreiben. Hallo, liebe Hörenden. Ja, und offensichtlich scheint es sich bis jetzt zu tragen. Also wir haben schon ab und an, haben wir mal so das Ding, dass uns nichts einfällt oder so, aber bis jetzt hatten wir dann doch jeden Monat irgendein Thema. Man glaubt gar nicht, was man alles so unter dem Label Queer begucken kann. Heute dann der Versuch Audio. Ja, und wir werden ja auch 2 Podcast-Folgen noch mit einreichen. Genau, ja. Aber ältere, also nicht dann noch speziell dafür gemachte. Wollen wir mal loslegen? Ja, wir sind doch schon quasi mittendrin. Ich finde ja auch, wir können einfach an dem Punkt gleich weitermachen. Ich finde auch. Weil Podcast ja nun einfach ein sehr, das ist ja so ein Audio-Medium. Audio-Medium, ja. Und? Ich glaube, so über das, was wir bisher so an Feedback bekommen haben, finde ich das einfach sehr interessant, was das so macht, wenn man irgendwie einen Podcast macht und sich unterhält und das dann irgendwie andere Menschen hören. Es hatte sich eben auch nach den ersten Folgen dann auch herausgestellt, dass es Leute hören, die wir noch nicht kannten oder immer noch nicht kennen. Das war schon ein kleiner Schock. Ja. Und also mir fallen spontan einfach sehr, sehr viele verschiedene Sachen ein, die damit zusammenhängen. So etwas wie zum Beispiel das Uhrticken. Ich habe das jetzt mal kurz dramatisch eingebunden. Dass zum Beispiel so dieses Uhrticken mittlerweile einfach auch schon so traditionell dazugehört. Zum Podcast. Zu unserem Podcast. Ja. Dass irgendwie eben auch Leute das so als Feedback zurückgegeben haben irgendwie. Weil wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben von welche Geräusche stören eigentlich ganz doll, welche kann man eigentlich ignorieren oder so. Und das Uhrticken wurde zumindest von dem Feedback, was wir bekommen haben, so als eigentlich sehr charmant bezeichnet. Die Tassen auf dem Tisch sind bei uns Geräuschquelle auf jeden Fall. Ja, da sind wir zum Beispiel, haben wir uns schon versucht anzugewöhnen, sie leise abzustellen, damit es nicht so einen riesen Knall gibt. Für die Leute, die das dann hören. Wir haben auch früher dann auch ab und an gegessen. Haben wir jetzt gar nicht mehr gemacht, ne? War vielleicht auch Wobei ich könnte, weißt du was? Ich hole mal kurz Brausebröckchen. Wo ich gerade von Essen spreche. Ich glaube, es hat bisher. Ja, okay. Das heißt, ich erzähle jetzt einfach alleine weiter. Gut. ich werde das gegebenenfalls, wenn Joke wiederkommt, einfach wiederholen. Genau, der Küchentisch. Ich glaube, darüber habe ich mich auch immer sehr gefreut, wenn Leute so zurückgemeldet haben in den Kommentaren, dass sie das Gefühl hatten, so mit uns am Küchentisch zu sitzen und häufig dann auch so eine Motivation oder so einen Drang verspürt haben innerlich, dass sie sich so gerne einschalten würden in das Gespräch und gerne so teilen. wären oder eben so Einwürfe gerne irgendwie so in dem Moment loswerden wollten. Und das finde ich einfach schon echt cool, dass das so funktioniert, dass wir irgendwie so in einer Runde sitzen und sich Leute durch das Zuhören dann so gut hinein imaginieren können oder sich da so, ja, so toll hineinversetzen können, dass sie so auch den Drang verspüren, was einzuwerfen. Das haben wir auch noch nicht so richtig mal umgesetzt, also so damit mal umzugehen, wobei es gibt, stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt gar nicht, ja. Wir haben auch die perfekte Umsetzung. Ja. Na, fast perfekt. Genau, in der letzten Folge, die wir auf der Veranstaltung Gender Camp gemacht haben, ich verweise einfach auf, bei Interesse auf die Folge. Das ist ein Barcamp gewesen und da wurde sich unter anderem zu queer und oder feministischen Themen im Zusammenhang, aber auch mit Netzpolitik, Internet, Technik, Krams, Rumgeeken und Nerden getroffen. Und dort haben wir eben auch gepodcastet, indem wir einen Stuhlkreis gemacht haben, in dem Leute sich dazusetzen konnten und wir eben auch aber uns rausgesetzt haben teilweise und dadurch irgendwie nochmal so diese Idee von, wenn einem etwas einfällt, das dann auch mitzuteilen, das mal so auszuprobieren, das hat sehr gut geklappt. Mhm. Ja, und dann gibt es auch noch die Idee, was wir bisher noch nicht umgesetzt haben, das mal bei SoundCloud hochzuladen, eine Folge, bei der eben auch Leute die Möglichkeit haben, zu kommentieren, Kommentare abzugeben und zwar dann so in dieser Tonspur getimed. Also irgendwie, ich habe das selbst auch noch gar nicht gemacht, aber wahrscheinlich kann man dann einfach auf bei Minute 1 und 3 Sekunden dann irgendwie draufklicken und dann reinschreiben: Das war jetzt aber voll scheiße. Ja, oder ach, das habe ich mich auch schon immer gefragt. Oder so, keine Ahnung. Man kann halt sozusagen nochmal so ein bisschen auf den Punkt kommentieren. Ja. Und dann sozusagen in einem schriftlichen Kommentar, den man auf unserem Blog absetzen könnte, sich dann nochmal auf diese Stelle zu beziehen und es genauer zu beschreiben, als du, Joke, das und das gesagt hast, dazu ist mir dann das und das eingefallen, sondern einfach so in den Punkt so direkt hineinzuschreiben und wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit zu haben, dann direkt einfach weiterzuhören, sodass es ein bisschen flüssiger sein könnte. Mhm. Wobei das vielleicht auch richtig viel Arbeit sein könnte, ne? Mhm. Also Texte, so, ich finde ja, das ist auch so ein Unterschied so zwischen, wenn ich zum Beispiel mal was schreibe oder auch so den Ankündigungstext, wenn wir den schreiben für den Podcast, zu, wenn wir hier anfangen zu reden, dann wechseln die Themen halt viel schneller und das Ganze ist viel unstrukturierter und wir reden mal hier, wir reden mal da und dann reden wir alle durcheinander und springen in den Themen. Das heißt, die Themen gehen auch viel schneller weiter sozusagen und Leute, die was kommentieren wollen würden, müssten wahrscheinlich dann relativ viel arbeiten sozusagen. Also nicht wie Text nehmen und dann liest man sich das durch und dann kommentiert man da was zu, sondern ja, sehr viel unstrukturierter, könnte ich mir vorstellen. Es wäre wahrscheinlich einfach nochmal eine andere Ebene des Kommentierens. Ja. Dann könnte halt eher so ein Haha, lustig oder sowas drinstehen, was in einem Kommentar wahrscheinlich dann nicht reingeschrieben würde, weil es dann doch sehr auf den Moment gemünzt ist und pauschal, wenn man so eine ganze Folge kommentieren möchte, somit so ein bisschen mehr Distanz, es gar nicht so dringend auftauchen müsste. Naja. Aber das so zum Thema irgendwie meistens doch nur zu dritt am Tisch sitzen, aber eigentlich dann doch im Nachhinein mit mehr Leuten am Tisch sitzen, beziehungsweise dann in die Welt transportiert werden. Und dann ja. Ich nehme mal einen Aufdruck. Was ist denn das Pendant zu visuell? Auditiv? Ich glaube, es ist auditiv. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr eigentlich wissen, ne? Das ist mein Fachgebiet. Scheiße. So ein bisschen. Bin ich sonst. Ich habe ein Brausebröckchen im Mund. Das geht natürlich jetzt. Das tut mir sehr leid. Das tut mir überhaupt nicht leid. Das schmeckt sehr gut. Das ist ein gelbes. Gut, dass du das mal klargestellt hast. Naja. Nein, danke. Also, womit wir zum Beispiel. Was wir uns angewöhnt haben beim Podcasten, ist, dass wir uns beim Namen nennen, viel häufiger. Jetzt zu zweit gar nicht so, ne? Steff? Jucke? Hm. Wäre Marleen hier, würden wir das vielleicht mehr machen? Mhm. Also wir mussten uns, da wir zum Beispiel auch alle drei sehend sind und jetzt nicht so viel Ahnung davon haben, wie es ist, uns nur zu hören, mussten wir uns das erstmal erarbeiten, wie wir eigentlich miteinander umgehen, um für irgendwelche Leute, die uns nicht kennen, die uns zum Beispiel auch nicht an den Stimmen unterscheiden können oder uns nicht an den Stimmen erkennen, nicht zu durcheinander zu sein. Mhm. Ja, das könnte ja, kann ja auch wahrscheinlich schwierig werden, wenn wir mal irgendwie miteinander diskutieren oder sowas und dann, wenn dann einer Person nicht mehr so richtig folgen kann, weil sie auf einmal komplett gegensätzliche Sachen sagt. Und es einfach nur daran liegt, dass zwei verschiedene Leute das sagen. Ja. Ja. Gesprächsdisziplin auch, ne? Nicht so viel hier gegenseitig ins Wort fallen und rumschreien. Ich glaube, das ist auch immer mein zu einem nochmal schnell einen Kommentar abgeben. Das ist mein Steckenpferdchen, das sollte ich vielleicht auch ein bisschen lassen. Ja, aber das klappt ganz gut. Und also so dieses, klar, dass man sich mal ins Wort fällt, kommt eher vor, als dass wir tatsächlich mal gleichzeitig reden oder sowas. Also das ist schon klar, dass eine Person eigentlich erstmal ausredet. Und das dann sein kann, wenn gerade irgendwie eine Pause gemacht wird, dass dann eine Person sich reinklingt. Aber dass das auf jeden Fall eine Art von Gespräch ist, was sonst so im Alltäglichen auch nicht dringend vorkommt. Da passiert das schon häufiger, dass es zu so Überlagerungen kommt. Mhm. Gerade wenn mehr als zwei Personen sich miteinander unterhalten. Es kommt nur vor, wenn wir ein bisschen noch am Rumalbern sind am Anfang oder ja, dann wieder am Ende. Dann finde ich es aber auch gar nicht so schlimm, weil es dann einfach noch so. Also, es hat dann meistens, wenn nicht sogar immer, dann auch inhaltlich gerade nicht so viel Wert, sondern das transportiert dann. Nein, es ist immer alles total hochwertig, was wir in die Welt pusten. aber ich glaube, dass es dann eher so dieses Rumgehibbel ist und noch so dieses etwas Aufgescheuchte und dann finde ich eher, dass so diese Stimmung, die darüber transportiert wird, wenn alle noch so ein bisschen am Rumlachen und irgendwie nervös reden sind oder so, dass das glaube ich eher so dann für den Moment eine, da wird eine Stimmung transportiert ist, als da geht gerade ganz viel Information unter. Hm. Es kann natürlich auch wieder ausschließend sein, wenn dann Leute das dann sozusagen den Witz nicht mitbekommen oder einfach nicht nachvollziehbar ist, warum wir jetzt so am Lachen sind, aber nein. Ich glaube, die Katze bricht gerade ein. In die Küche. Oh. Ja. Das ist eine ganz schlaue Katze, sie kann ganz alleine eine Faltschiebetür aufmachen. Ah, die Katzen. Wir wurden schon mal an den Stimmen erkannt von Leuten, die uns nicht kennen. Mhm. Das war auch sehr lustig. Das ist mir vorher auch noch nicht passiert. Fällt mir so zu Audio ein. Ich versuche mal so ein bisschen am Thema Audio dran zu bleiben. Ja. Mhm. Es ist auch schon ein bisschen spät und wir hatten einen anstrengenden Tag. Das ist auch was zum Thema Audio, ne? Unser anstrengender Tag war auch irgendwie sehr auditiv. das finde ich gerade dann auch im Zusammenhang mit Queer ganz spannend, so an den Stimmen erkannt zu werden oder halt nur die Stimmen von Leuten zu haben, gerade weil wir drei zumindest, glaube ich, auch relativ viel über unser Aussehen uns transportieren, würde ich sagen. Ja. Wo ich auch dann nochmal fragen würde, ob das vielleicht auch generell so ein Ding von so queeren Szenen ist, dass da eigentlich relativ viel über das Sichtbare läuft. Was es, finde ich, nochmal ganz spannend macht, zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn queer sozusagen das Sichtbare weggeschnitten wird, was passiert dann? Also für mich war es zum Beispiel so ein, ich fand das so ganz spannend. Am Anfang, ich glaube, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, beziehungsweise es ist mir auch ziemlich wurscht oder es kommt halt irgendwie, ist es dann vielleicht auch nicht unbedingt anders als gesehen oder nicht gesehen zu werden oder was auch immer. Am Anfang fand ich das einen ziemlichen Kontrollverlust, sozusagen nicht noch mit meinem Aussehen beeinflussen zu können, sondern halt eine Stimme zu sein. Oder ganz viel dann halt ganz viel Informationen reinbringen zu müssen. So, wer bin ich? Was mache ich? Ja. Alles, was du nicht sehen kannst, muss ich jetzt irgendwie reden. Das, finde ich, bringt mich dann auch wiederum an den Punkt, wo ich merke, dass ich total visuell strukturiert bin und da auch sehr viel Haha, ein Augenmerk drauf lege, ein großes. Und dadurch natürlich auch wiederum so Sachen ausschließe, die halt eben nicht so visuell sind. Oder Bereiche ausschließe, die eher mit Hören zu tun haben oder so. Ja, oder dass es eben dann mal wieder bedeutet, weniger für selbstverständlich zu nehmen und sich eben mehr so, ja, mehr auf Situationen drauf zu gucken, von, ist jetzt an dieser Stelle irgendwie angebracht, mich nochmal irgendwie genauer zu verorten, weil es sonst einfach eine Leerstelle ist. Also wenn ich das nicht selber fülle, dann bleibt es eine Leerstelle, weil ich kann es nicht durch irgendwelche Kleidungscodes irgendwie ausgleichen oder sowas. Und klar, also es funktioniert auch über, je mehr ich sage und je mehr ich über mich rede und wie ich rede, entsteht auch ein Bild. Und also lässt sich auch verorten. Dass ich im akademischen Bereich bin oder sowas, dass ich höchstwahrscheinlich irgendwie eine akademische Bildung genossen habe oder dass ich generell irgendwie eine als besser oder höher angesehene Bildung irgendwie habe oder hatte. Faden? Naja, die Leerstellen gefunden. Ja, du meinst genau. Es gibt Leerstellen. Würdest du denn sagen, dass es Leerstellen gibt? Also es ist ja dann doch nicht so, ich meine, wir podcasten dann inzwischen seit offensichtlich 32 Folgen und da hatten wir ja nun, und um das auch nochmal irgendwie für diejenigen zu sagen, die das jetzt noch nicht gehört haben, wir machen schon immer relativ private Folgen, würde ich sagen, oder auf jeden Fall hatten wir ziemlich viele dazwischen, die wirklich auch ziemlich privat waren und aus unserem Leben genau persönliche Sachen erzählt haben. Das heißt, wir haben relativ viel Zeit gehabt, sozusagen aus unserem Leben zu erzählen oder uns zu erzählen in den ganzen Folgen. Trotzdem ist es ja kein zusammenhängender Text, sondern wir erzählen abschnittsweise. Ja. Und ich glaube, wir erzählen auch ziemlich viel doppelt und wir erzählen aber bestimmt einige Sachen auch gar nicht, beziehungsweise gibt es dann immer diejenigen Leute, die plötzlich mittendrin einsteigen und einfach nur so einen kleinen Ausschnitt hören, in dem wir dann möglicherweise uns überhaupt gar nicht verorten oder überhaupt gar nicht diese ganzen Sachen zu uns sagen, die uns wichtig sind zu uns oder sowas. Wenn es fangen wir zu, versuchen wir zumindest über dann visuell in so einem Über-uns-Bereich im Blog, in einem About, dann eben zumindest so eine Kurzvorstellung von uns zu machen. Um zumindest mal eine, okay, wir sind die und die Person und wir stehen gerade ungefähr da. So, wir sind ungefähr so alt und machen gerade dies und jenes. Also halt so ein bisschen grob, um zumindest mal so die einzelnen Personen etwas einschätzen zu können. Aber das hört man ja nicht. Also, nee, das hört man nicht. Das könnten wir eigentlich auch mal, könnten wir nochmal einsprechen. Das wäre auf jeden Fall zum Beispiel ein Schritt zu mehr Barrierefreiheit, wenn es den Text auch eingelesen wäre. Stimmt. Ja. Aber unser Blog ist jetzt generell nicht sonderlich barrierefrei, glaube ich. Nee. Oder wurde auf jeden Fall noch nicht ernsthaft darauf geprüft. Mhm. Ja. Nein, ich würde darauf gerne nochmal zurückkommen. Gibt es für dich so Leerstellen, von denen du zum Beispiel denkst, du musst sie regelmäßig füllen? Oder gibt es Leerstellen, von denen du denkst, das ist mir inzwischen total egal, ob Leute das jetzt hören oder nicht? Die kleine Katze ist da und macht Theater. Die kleine Katze. Tja, schwierig zu sagen. Also, jein. es gibt grundsätzlich erstmal nichts, bei dem ich denke, ich möchte jetzt dringend, mir ist es wichtig, jetzt genauso gelesen zu werden. Mhm. Und genauso anzukommen. Also das macht mir, also so das halt, da gibt es nichts. Es sind dann eher die Stellen, bei denen es dann wieder wichtig wäre, vielleicht sowas wie eine privilegierte Position sichtbar zu machen. Oder so eine, irgendwie was dann zum Thema passt, mich dann zu verorten. Mhm. Damit ich eben nicht so aus einer Leere heraus spreche, sondern das zumindest so ein bisschen griffiger wird, eventuell. Das ist jetzt nichts, was ich durchgängig mache, aber also oder so richtig bewusst immer drauf habe, aber dass ich so irgendwie das Gefühl bekomme, dass es irgendwie so ein bisschen in sich schlüssiger ist oder so ein bisschen nachvollziehbar ist, warum ich das dann sage. Ich glaube ja sowieso, dass wir gar nicht richtig gelesen werden können. Also ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen würden, uns so darzustellen, wie wir uns tatsächlich darstellen würden, wenn wir uns perfekt darstellen könnten oder so. Also, aber das ist zum Beispiel was ich über den Podcast nochmal lernen musste, dass ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von vielen Leuten falsch gehört werde, zum Beispiel. Mhm. Was jetzt nicht unbedingt was Neues ist, denn auch auf der Straße werde ich bestimmt von ganz vielen Leuten falsch eingeordnet oder falsch gelesen oder natürlich irgendwie nicht in dem ganzen Umfang gelesen, in dem ich das gerne für mich hätte oder so, aber auf einer hörbaren Ebene war das sozusagen neu für mich mit dem Podcast. Mhm. Also würdest du kurz die Katze hinterm Kühlschrank hängen? Ja. Diese Küche ist sehr klein, deswegen muss ich mich nicht bewegen, um an die Katze ranzukommen. Also zum Beispiel finde ich, dass so ein Podcast im guten Fall einen oder mich dazu bringt, mehr zu sagen, mehr zu benennen und mehr transparent zu machen. Mhm. Beziehungsweise ein Audiomedium. Was man dann vielleicht eigentlich auch häufiger machen könnte. Sich nicht so auf die visuelle Ebene verlassen, sondern mehr benennen oder sich bewusster sein, was man gerade benennt oder was man vielleicht auch nicht benennt in dem Moment. Es ist ja auch gar nicht nur dann die visuelle Ebene, die dann sonst noch, also die so die Alternative darstellt, sondern auch die Situation von, es wird erstmal keiner außer denen, die am Tisch sitzen, direkt nachfragen können. Mhm. So, und in anderen Alltagssituationen hast du ja einfach dann erstmal die Idee davon, dass jemand nachfragen könnte, wenn etwas unklar ist, was aber dann tatsächlich ja auch nicht einfach so leicht ist. Dass nicht immer eine Person einfach so nachfragen kann, weil sie entweder total schüchtern ist oder weil es einfach gewisse Hierarchien gibt oder andere kommunikationserschwerende Dinge, dass es eben nicht dieses einfach so nachfragen können darstellt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass unser Podcast irgendwo auch mal als irgendwie drei Frauen sitzen häufig, zusammen und unterhalten sich, was eben dann auch bedeutet hat, dass jemand sich nicht unsere Selbstdarstellung irgendwie weder durchgelesen noch angehört hat. Ja. So. Was natürlich auf einer anderen Seite ganz lustig ist, weil wir damit in so einen Bereich gekommen sind, in den wir vielleicht sonst nicht reingepasst hätten. Also, indem wir in so einem Feld drei Frauen auftauchen, tauchen wir da dann halt plötzlich auf und bringen wir da dann ja auch unsere Themen ein, auch wenn wir dann in dem Moment falsch gelesen werden. Das stimmt. Dann haben wir quasi auch rückwirkend wieder die Möglichkeit, es richtig zu stellen. Ja. Also ohne da nicht direkt drauf zu beziehen, sondern einfach nur dadurch, was wir sagen, wie wir sagen, wie wir uns verorten. Noch Tee, Schatz? Gerne. Dankeschön. Brausebrettchen. Nein, danke. Das ist nochmal ein kleiner Sprung zurück, aber es hatte mich, das hatte ich noch so im Kopf unter dem Stichwort irgendwie so ein bisschen privilegierter oder Privilegien oder privilegierte Position, eigentlich ist es das, dass für das Festival es ja auch so darum ging, oder es so den eigenen Anspruch hat, so Stimmen hörbar zu machen, die sonst eher nicht gehört werden oder die Schwierigkeiten, die sich irgendwie verschiedensten Barrieren irgendwie stellen müssen, um in Räumen gehört zu werden, so abstrakt. Und da dachte ich mir, da haben wir eigentlich wiederum mit unserem Podcast ja schon wiederum eine relativ privilegierte Position, weil wir wissentlich gehört werden. Also es ist so ein Gefühl von, wir haben uns durchaus etabliert in diesem Mini-Bereich als Queerer, als irgendwie quasi einziger queerer Podcast im wahrscheinlich deutschsprachigen Raum oder sowas. Zumindest unter dem Queer-Label, was wir so versuchen zu vertreten. Und zumindest soweit wir wissen. Also, ja. Was aber ja auch dazu passt, zu dem, was hören wir eigentlich und wer hört eigentlich wen. Ja, also finde ich auch. Also erstmal, ich finde es schon wichtig, einmal an diesem Podcast diesen Punkt von, wir haben hier keine Widerrede erstmal. Also wir reden erstmal, ohne gebremst zu werden, außer von uns, außer wenn wir drei beziehungsweise zwei heute merken, da möchte ich was zu sagen, was eine andere Person gerade sagt. Aber ansonsten haben wir erstmal freie Bahn sozusagen. Ne? Mhm. Wir können erstmal reden und werden nicht von irgendwem gestoppt oder gebremst oder kommentiert. das kommt später. Und auch auf einer Ebene, die einfach sehr abgesteckt ist. Also Leute können was schreiben und wir können dann was zurückschreiben. Und es ist immer eine, uns gehört der Blog. Mhm. Wir können entscheiden, ob wir antworten oder nicht. Wir können entscheiden, ob wir freischalten oder nicht. Also es ist schon eine sehr, sehr gesicherte Position. Was ich auch, was ich ja auch ganz toll finde an dem Podcast, weil es ja auch diesen Raum eröffnet von, ich kann einfach mich mal hinsetzen und mal so richtig abkotzen über die ganze Scheiße, die mir die ganze Zeit passiert. Und es steht nicht irgendwie jemand daneben und sagt, na, jetzt tu dich doch nicht irgendwie, mach dich nicht so wichtig, ist so alles nicht so schlimm und so weiter, sondern genau den Raum sich auch zu nehmen, ist ja auch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Dann auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Festival, nicht nur, dass wir etabliert sind, auch in dem Sinne, dass wir, wenn wir es jetzt schon so oft gemacht haben, dann sind wir einfach auch drin, wir wissen, wie wir das machen, wir haben jetzt nicht mehr irgendwie Unsicherheiten, wir tun einfach das Teil da irgendwie auf die Seite und dann ist gut. Mhm. Aber wir wurden zum Beispiel auch angefragt, was ich auch wichtig finde. Also wir haben uns nicht beworben, sondern wir wurden tatsächlich gefragt, ob wir nicht was beitragen wollen zu dem Festival. Insofern muss es schon so sein, dass wir irgendwie gehört werden. Ja. Und zwar in so einem mehrfachen Sinn, Deutungssinn. Also wir sind irgendwie auffindbar oder unsere Stimmen werden irgendwie im Netz gefunden. Das ist ja schon eine Position. Also wir sind nicht so, kein Schwein schert sich irgendwie darum, was wir sagen und ob wir irgendwas sagen oder nicht, ist total egal. Das ist schon eine sehr, also ich finde in so einem ganz kleinen Podcast-Bereich finde ich das auch eine privilegierte Position. Vielleicht nehme ich nochmal so ein bisschen Brause. Du flirtest doch schon die ganze Zeit mit dieser Brause. Oder meinst du jetzt dein Spezial? Noch so ein Brausebrötchen. Grün diesmal. Finde ich ja mit die Besten, finde ich ja grün. Altmeister. Ist auch beim Podcast, ob da was grün ist oder nicht. Auch richtig. Finde ich auch sehr spannend. Also irgendwie so Queerness und alles, was wir sonst so über Pink und Glitzer ausdrücken, wie wir das ja gängig machen, müssen wir halt über Stimme ausdrücken. Das können wir sehr gut. Ja. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Absolut kein Problem. Besonders mit Brausebröckchen. Ja. Da kommt besonders viel Glitzer zum Vorschein. Sonst habe ich mir quasi selbst meine Redezeit beschränkt. Wow. wir können nicht wirklich erahnen, von welchen Leuten wir so insgesamt eigentlich gehört werden. Klar, es gibt irgendwie Leute, die wir kennen, die uns dann irgendwie sagen, ob sie den Podcast regelmäßig hören oder mal eine Folge hören oder so. Und es gibt eben die Leute, die uns kommentieren. Und da scheint es eben auch eine ganz interessante oder eine nennenswerte Verbindung zu geben zwischen wer scheint denn eigentlich so zu den Podcast-Nutzenden irgendwie zu gehören. Also wer hört eigentlich Podcasts an? Das ist garantiert auch irgendwie nochmal so im Wandel, aber Podcast war vorher schon noch, hat sich auch erst immer mehr in den letzten Jahren nochmal zu einem Medium etabliert, was von mehr Leuten auch gehört wird, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber es sind trotzdem noch sehr wenig, ne? Hatten wir nicht diese komische Statistik? Ich weiß es nicht mehr. Stößchen auf Statistiken, aber ich meine, Marlene hatte mal irgendwas angeschleppt. Also eine Person, die unseren Podcast regelmäßig hören will, braucht auf jeden Fall Zeit, weil wir recht lange podcasten. Wir haben uns eben kein Zeitlimit gesetzt, sondern eher so ein, so lange wir Lust haben und irgendwie das Gefühl haben, dass das Gespräch irgendwie noch gut läuft oder wir irgendwie Ideen haben, was es noch zu sagen gibt, So, und das bewegt sich gerne mal so um die 2 Stunden. Ich glaube, das ist fast schon so ein guter Durchschnitt, irgendwas oder 1,5, 2 Stunden auf jeden Fall. Und sowas, also dafür muss erstmal auch jemand sich so den eigenen Tag einrichten oder so einen Alltag haben, in den das irgendwie gut reinpasst. Ich höre keine Podcasts zum Beispiel. Ja, ich auch, weil ich nämlich keine Zeit habe dafür gerade. Ja. Und also ich glaube auch noch nicht mal, dass es so dieses so viel zu tun haben Ding ist, sondern eher ein wie sehr bin ich unterwegs. Irgendwie gibt es sozusagen so Zeiträume, in denen sich einfach es gut anbietet, sich noch auf was weiteres zu konzentrieren. Ja. Und da gibt's halt bei mir gefühlt einfach eher wenig so lange Phasen. Ich habe das große Glück, dass so meine wichtigen Fixpunkte, in denen ich mich so in meinem Alltag bewege, so nah beieinander liegen, dass ich auch keine weiten Strecken zu fahren habe oder so. So, das finde ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Punkt. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass bei den Menschen, die uns kommentiert haben, es interessanterweise Leute sind, die sich dann als heterosexuell verorten, weiß, auch männlich. Also dass es so eine Personengruppe gibt, mit der ich persönlich auch überhaupt nicht gerechnet habe, dass das irgendwie so Anklang findet und das aber gefühlt immer wieder auftaucht. Und dazu kommt noch, dass das Leute sind, die jetzt nicht so viel mit queer im weitesten Sinne mal in Berührung gekommen sind oder sich damit auseinandersetzen mussten oder dazu mal was gehört haben oder so. Also so irgendwie so darüber oder dazu etwas gehört haben oder sich darüber mal unterhalten haben oder sowas. Dass es so eine Art Erstkontakt mit so einem riesen Themengewaber ist. Was ich erstmal sehr überraschend fand. Also ich freue mich total darüber, irgendwie, weil das in mir so ein bisschen die Hoffnung weckt, dass wir uns irgendwie verständlich genug ausdrücken, dass wir uns verständlich machen können. Vielleicht auch. Das muss es natürlich nicht grundsätzlich bedeuten, dass Leute vielleicht noch mal was ganz anderes verstehen als das, was ich gesagt habe, aber so von der Art und Weise, was so zurückkommt, habe ich irgendwie schon eher das Gefühl, dass da was ankommt. Die Brausebröckchen. Die Brausebröckchen wieder. Ja. Was meintest du denn? Ja, eigentlich wollte ich dem nur zustimmen. Und sowas sagen wie, ich finde es insofern toll, weil das ja offensichtlich auch heißt, dass das Thema auch wertgeschätzt wird oder so. Und das ist ja schön. Also das freut mich. Mich freut es auch. Mhm. Und es hat irgendwie so einen ganz guten, ja, irgendwie so ein ganz praktisches. Ja, es ist irgendwie sehr praktisch. Wir setzen uns hin und erzählen irgendwie über Sachen, die uns interessieren, die wir spannend finden oder über die wir uns total aufgeregt haben und dringend irgendwie mal darüber uns mal irgendwie groß und ganz auslassen müssen oder sowas. Und dass damit Leute irgendwie noch zwar was ganz anderes damit anfangen können, manchmal, aber eben trotzdem was mit anfangen können. Und dadurch habe ich dann auch nicht das Gefühl, zum Beispiel so konsumiert zu werden. Also das ist einfach so ein dadurch, dass wir eh keine konkrete Zielgruppe vor Augen hatten, wer uns denn so hören mag. Genau, wir haben uns ganz brav irgendwie selbst ins Zentrum von allem gesetzt, wie sich das gehört. Nein, also ich glaube, solange ich eben das Gefühl habe, ich mache mir da wirklich keine Gedanken darüber, ob das jetzt für eine Person, die erstmal nichts mit dem Thema zu tun hat und die auch überhaupt deren Lebensrealität das auch überhaupt nicht ist, dass das jetzt irgendwie total, dass ich da noch irgendwie, was weiß ich, so pädagogisch, politisch bildend irgendwie in dem Sinne so richtig tätig sein muss. Also so, ich sehe mich schon in der Verantwortung, irgendwie mich zu erklären und die Sachen, die ich sage, zu erklären. Ja. Um halt nicht so, ja, eben diese Wissenshierarchien irgendwie so vorzuschreiben und wir uns nur gegenseitig immer zunicken. Ja. Weil wir das ja alles schon wissen, was wir eigentlich meinen gegenseitig. Es wäre auch ein langweiliger Podcast. Das könnte ganz schön langweilig sein. Ja, wir haben uns da vorhin ja auch schon drüber unterhalten. Ja, ne? Stimmt. Ja, und ich fand jetzt das meiste, was du gesagt hast, ohne Namen zu nennen, dann eigentlich auch ganz stimmt, ohne ganz Namen gut zu nennen. Ja. Nee, also ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie noch in sich stimmig, so dieses, ich setze mich hin und ich mache das irgendwie, weil ich da Spaß dran habe und weil immer wieder tolle Ideen aufkommen für tolle Themen und es ist auch einfach so, klar macht das was aus, wenn viele nette Kommentare irgendwie so sich über die Jahre gesammelt haben. Auf jeden Fall. Aber dadurch sehe ich mich halt nicht so, trotzdem nicht verpflichtet. Also so, wenn Leute einfach sagen, ey, ich finde das total toll und das gefällt mir besonders gut oder sowas, dann heißt es für mich einfach nur, okay, dann machen wir einfach irgendwie mal so weiter und gucken, ob das weiterhin so funktioniert oder ob wir uns irgendwie dann nochmal an manchen Stellen was anders überlegen müssen, weil es dann schwierig wird oder wir irgendwie sehr unzugänglich sind oder sowas. Also weißt du, was ich meine? Es ging mir jetzt darum, von einer Position, die ich jetzt mal, das ist jetzt sehr platt, aber erstmal sozusagen als außenstehend irgendwie markieren würde. Als eben, ich musste mich noch nie mit queeren Sachen, queeren Theorien oder queeren Personen oder queeren Szenen auseinandersetzen, weil ich noch nie für mich solche Sachen wie Sexualität oder Geschlecht hinterfragt habe oder mich zwar schon irgendwie eingerichtet habe, aber das noch nie so mal so alles kritisch geguckt habe, ob das eigentlich alles so, ob das, was immer so als normal beschrieben wird, nicht totaler Humbug ist oder so. Also, und dass wir dann so in der Position, verhaspelt. Ich glaube schon, dass ich verstanden habe, was du halt nicht zoo-mäßig. Es ging so um dieses, da sind wir irgendwie, da sitzen wir in unserem Käfig und sagen irgendwelche, plappern da irgendwas von unserer Lebensrealität und dann stehen Personen irgendwie außen drin, die einfach wenig damit zu tun haben und gucken sich das an und sagen so, oh, das ist aber interessant, was die da machen. So, das wäre jetzt sehr platt und sehr extrem dargestellt, eine Situation, in der ich ungern einen Podcast machen würde oder in die ich mich ungerne auch platziert sehen würde. Und das hängt alleine aber auch tatsächlich wiederum an den Personen, die uns hören und auch mal Feedback geben, in dem deutlich wird, dass sie Sachen auf sich beziehen und dass sie irgendwie beschreiben, was das mit ihnen macht. Oder also irgendwie so ganz toll, ja, das irgendwie auf sich wirken lassen können und das so arbeiten lassen können oder sowas. Dass ich eben nicht dieses Gefühl habe, so einfach nur geguckt zu werden und ach, guck mal, das ist also so dieses Freak-mäßige. Ich höre mir einmal im Monat die drei Freaks an, was sie sich irgendwie so für Sachen vorstellen, sondern tatsächlich ein so ein ich lasse da was zu und ich lasse da vielleicht auch mal ein bisschen an meinen Weltbildern oder so an irgendwelchen kleinen Eckchen vielleicht so ein bisschen rütteln oder knabbern oder sowas. Das, ja, also da muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil nämlich wir uns neulich darüber unterhalten haben, auch im Zuge der Nachreden des Gendercamps, was für eine Gesprächskultur du dir eigentlich oder wir uns eigentlich wünschen. Mhm. Das ist ja auch Teil unserer letzten Folge so ein bisschen, aber wir haben uns ja auch danach noch darüber unterhalten. Und ich würde ja zum Beispiel sagen, dass genau so eine Einstellung irgendwie sich Sachen auch anzuhören und bewusst anzuhören, sie auf sich zu beziehen, zu gucken, wie wirkt es auf mich, was kann ich damit anfangen, was kann ich damit nicht anfangen, aber genau diesen Prozess auch zu reflektieren und nicht so Welt, fertig. Dass genau das für mich sehr queer dann auch wieder ist. Mhm. Also, oder sehr gut sich dann wiederum in einen queeren Umgang miteinander einfügt, der dann vielleicht sowas ist wie ein respektvoller Umgang miteinander. Oder? Ja. Ein kritischer, hinterfragender Umgang oder sowas. Ja. Und das sind Sachen, die mir im irgendwie visuellen Offline-Alltag nicht so oft passieren, dass sich Leute auf mich einlassen. Also so dieses, da funktioniert dann doch alles so viel über möglichst schnell kategorisieren, damit ich möglichst schnell weiß, wie ich mit meinem Gegenüber jetzt umgehen kann. Das ist absolut nicht vergleichbar. So, mit welcher Art von, also sozusagen sich so auch zu öffnen für ein Gegenüber und es erstmal so ein bisschen wirken zu lassen oder erstmal so abzuwarten, was denn die Person jetzt noch so von sich gibt oder so. Und das funktioniert halt nicht und das ist einfach auch echt eine coole Erfahrung, ja, mal so zwischendurch. Was mir gerade praktisch nochmal eingefallen ist, könnte ja auch praktisch, also doppelt praktisch. Mehrfach, dreifach, vierfach. Praktisch. Ja, mega XXL praktisch. Wir könnten einfach auch mal sagen, in welchem Pronomen wir gerne über uns gesprochen haben wollen, weil das praktisch sein könnte. Statt die Leute da vom Podcast oder was? Ja, also wenn mir ist so eingefallen, wenn ich mich über Sachen unterhalte, ja, dann verwende ich ja, kann ich auch Pronomen verwenden, ja, wer was gesagt hat. Die haben das bestimmt auch schon mal gesagt im Podcast, ne? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall auch noch eine Nachwehe vom Gendercamp. Ja. Einfach mal auch ruhig mal den holprigen Weg zu nehmen in so einer Vorstellungsrunde und zu sagen, Steff, gewünschtes Pronomen sie. Joke, gewünschtes Pronomen er. War gar nicht so schwierig. Nee, war gar nicht so schwierig. Können für Marlene einfach noch mit sagen, ich hoffe, es ist für sie in Ordnung, dass ihr gewünschtes Pronomen sie ist. Das hat mich, da habe ich sofort, musste ich wieder weiterdenken. Und zwar, früher habe ich das total häufig gesagt. Joke, gewünschtes Pronomen er. Für die Hörenden, die das noch nicht wissen, ich nehme aber seit einer geraumen Zeit auch Hormone, was man unter anderem auch an meinem ultra stimmbrüchigen Auftreten in diesem Podcast auch mal sehr gut nachvollziehen kann. Und seitdem ist es aber weniger geworden. Obwohl das, glaube ich, gar nicht unbedingt jetzt so... Also, nein, was jetzt nicht zu kompliziert, sonst vergesse ich wieder meinen eigenen Satz anfangen. Also, was weniger geworden ist, ist, dass ich mich irgendwo vorstelle mit, sprich mich bitte an mit, oder mein Name ist und ich hätte gerne, dass du der dazu sagst. Also, das habe ich früher mehr gemacht. Und ich glaube aber, ich mache es jetzt weniger, obwohl das tatsächlich nicht besonders viel klarer geworden ist, denn ich kriege es dann doch wieder über mein Umfeld mit, dass es gar nicht so klar ist, welches Pronomen jetzt eigentlich gewünscht wird oder welches Pronomen eigentlich hinter diesem Körper jetzt hier entkörperter Stimme steckt. Trotzdem mache ich das weniger. Das ist mir auch auf dem Gendercamp aufgefallen, dass das eigentlich eine blöde Angewohnheit ist, das nicht zu machen. Ja, ich glaube, das ist echt so eine Trainingsfrage. Ja. Sich das mal anzugewöhnen. Ich finde das auch gut. Ja, ich finde das eigentlich auch gut. Und auch einfach, wahrscheinlich auch einfach mal so ein bisschen so richtig alltagsmäßig. Also auch nicht nur in irgendwelchen bestimmten Szenen oder sowas, sondern einfach auch dann. Guten Tag, ich bin Joke. Ich kaufe hier ein. Es gibt ja zumindest noch diese, auch wenn es dann so ein bisschen doof klingt, aber zumindest noch die Konstruktion, dann so einen Artikel vor dem Namen zu setzen. Oh ja. Hallo, ich bin die Steff. Ich kann das ja gar nicht. Also das geht mir einfach nicht über die Lippen. Ich weiß, dass es das gibt und dass das diese ganze Konstruktion sehr viel einfacher machen würde, aber für mich passt es nicht. Da muss ich eher sagen, sag bitte er zu mir oder gewünschtes Pronomen er, ja. Und dann kommt man in irgendwelchen Alltagsszenen an und dann gucken einen die Leute an wie ein Auto, weil man irgendwie ein kompliziertes sagt. So, hä? Oder gewünschtes du dann, was? Ja, oder du landest halt da, wo die Leute noch nicht wissen, was ein Pronomen ist. Oder warum gewünscht und sowas. Also ja. es ist, deswegen meinte ich auch, dass es eben diese Konstruktion mit der oder die macht es halt zumindest schon mal praktisch, weil es erstmal auch keinen Raum offen lässt für irgendwas. Wenn so das erfahrungsgemäß versuchen Leute, die dann doch einen gewissen Grad an Ignoranz aufweisen, jegliches Fitzelchen, an das sie sich klammern können, um da irgendwie so hineinzupreschen, um irgendwie dann die große Geschlechterfrage irgendwie aufzurufen. Und das hilft manchmal, dann doch einfach eine klare Ansage zu machen. Hallo, ich bin der Joke. Und dann ist erst, also so, dann ist halt zumindest erstmal nicht, dass der ist, Joke, was denn das für ein Name? Das würdest du niemals hören. Wer weiß. Nein. Wer weiß. Nein. Die Leute sind auch wirklich komisch manchmal. Wirklich. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die einfach sich mit einem wirklich. Ein Freund hat mir erzählt, dass er sich mit einem wirklich, wirklich sehr männlichen Namen, also männlicher geht es jetzt nicht, es ist ein sehr männlich konnotierter Name, vorgestellt hat und die Leute haben trotzdem sie gesagt. Mhm. So, was weiß ich, sie, Reinhard oder so. Also wirklich, wo du irgendwie im deutschen Kontext weißt, das ist ein männlicher Name und da gibt es irgendwie nicht noch das Eckchen von Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum, wo einige Leute da die Reinhard sagen, sondern es gibt nun mal nur den Reinhard im deutschsprachigen Raum. Außer, ist klar, es gibt auch irgendwie Leute, die dann genau das versuchen, irgendwie Reinhard und sie, aber na, also Leute versuchen schon komisches Zeug. Klar, aber so diese schnellen Begegnungen zwischendrin, Leute kommen sehr gut klar mit einfach sehr klar abgesteckten Dingen und fragen dann auch erstmal nicht nach. Relativ häufig. Ja. So, das ist keine feste Regel und sie wird nicht immer Bestand haben und ich werde auch nicht dafür garantieren, weil ich das leider nicht kann. Aber so gefühlt macht es schon was aus, ob ich irgendwie sage, das ist mein Name und ich wünsche mir, dass wenn ich so dieses gewünscht ist, auch schon immer so, na dann kann ich es auch ignorieren. Ja. Ding irgendwie. Vielleicht so ein bisschen James Bond-mäßig. Joke. Der Joke. Dann kann das mit dem Namen irgendwie nicht schief gehen. Das wird erst der Name gesagt und dann nochmal. Ich hab da ja auch jetzt überhaupt gar nichts. Also es ist, ja tatsächlich, ich bin da auch relativ, wie heißt denn das? Dickfällig in der Hinsicht geworden. Tatsächlich ist es mir inzwischen, glaube ich. Das habe ich auch über die letzte Zeit gemerkt, das finde ich auch sehr beruhigend. Ich bin etwas dickfälliger geworden. Es geht mir dann doch häufiger mal am Arsch vorbei, was sehr nett ist. Aber ja, für Leute, denen es nicht am Arsch vorbei geht gerade, ist ja auch manchmal so phasenabhängig. Ist es auf jeden Fall, ja. Ich glaube so dieses Hinstellen, keine Fragen mehr, bringt auf jeden Fall mehr, wenn Leute ein eindeutiges Pronomen haben wollen, als also wenn es geht, dann sprich mich bitte mit an. Ja. Und wenn es nicht geht, naja, gut. Ja. Wobei es natürlich wünschenswert wäre, wenn das auch gehen würde. Aber. Ja. Ach, das ist ein... So ein schweres Schaf? Ein schweres Schaf. Hm. Ein bedrückendes Thema. Was? Echt? Nein. Wieso denn? Findest du nicht? Mein, ich finde Ignoranz was? Immer sehr bedrückend. Ach so, Ignoranz. Okay, ich dachte, war jetzt bei der oder die. Nein, das finde ich jetzt nicht so. Fand ich jetzt noch nicht so bedrückend. Hm. Aber vorhin ist mir noch was eingefallen, da habe ich nämlich das Wort körperlos in den Mund genommen. Und das stimmt ja aber, glaube ich, gar nicht. Also, auch wenn ich eine Stimme nur höre, ist die ja nicht körperlos. Nee. Was mich dann schon wieder an den Anfang von meinem ganzen Gelaber hier heute bringt, dass ich es nämlich auch eigentlich total spannend finde, was bei der Stimme eigentlich ankommt. Also, ich finde es schon spannend, was eigentlich rauszuhören ist aus dem, was wir erzählen. Oder was sich Leute vorstellen unter dem, was wir so erzählen. Das werden wir nie erfahren. Nee, das finde ich auch okay. Trotzdem finde ich es spannend. Ja. Nee, ich glaube, ich will es auch eigentlich gar nicht. Also eigentlich will ich es wahrscheinlich nicht erfahren, aber... Ich würde noch was Abstrakteres mal einbringen wollen. Noch abstrakter? Noch abstrakter, pass auf. Krass. Und zwar finde ich die Idee einfach auch ganz toll, als Stimme so durch die Welt zu reisen. Oder irgendwie zu wissen, dass ich an wirklich vielen verschiedenen Orten, dass meine Stimme schon an vielen verschiedenen Orten war. An wahrscheinlich mehr Orten, als ich selbst. Oder irgendwie zumindest, was so irgendwelche Distanzen angeht. Weil wissentlich wurden wir zumindest schon mal in Moskau gehört. Und ich glaube, es war das Chicago zumindest auch mal bei einer Person, die jetzt eher zwar rumreisend ist, war. Ja, San Francisco. Aber jetzt mittlerweile vielleicht. Eventuell auch San Francisco. Aber wissentlich, also es ging jetzt um wissentliche Sachen. Und das finde ich schon einfach eine sehr lustige Vorstellung. Und einfach sehr, so, sehr interessant, was das so macht mit irgendwie, wo meine Stimme auf einmal präsent ist, irgendwo hinzureisen mit meinen Themen und, ja, oder auch zumindest solche Sachen wie Großstadt, Kleinstadt, Dorf, Land, Einöde, was auch immer, Hochhaus. Also irgendwie so in den unterschiedlichsten Settings sein zu können oder auftauchen zu können oder mitgenommen werden zu können oder erreichbar sein zu können oder also irgendwie so... Das ist so ein Aspekt von Mobilität meiner Stimme oder sowas. Das könnte ich vielleicht noch mit irgendwie Texten erreichen, aber auch nicht auf diese Art und Weise, finde ich. Und das finde ich einfach ein echt sehr positiv interessanten Gedanken, irgendwie so, wohin meine Stimme reist, weil ich sonst... Ja, weil das sonst einfach nicht der Fall ist. Sonst ist es vielleicht mal vor einer größeren Menschenmenge sprechen. Das kann mal vorkommen. Aber ja, aber nicht so in so einem großen Rahmen. Moin, Kühlschrank. Kühlschrank erwacht. Katze schläft, Kühlschrank erwacht. Stimmt, das ist schön. So eine Multidimensionalität von Stimmen. Mhm. Sehr schick. damit habe ich mich auch wirklich noch gar nicht so viel mal auseinandergesetzt und auch eher so in Gedanken vor dieser Folge. Mal so aufgerufen. Ich würde gerne noch mal kurz darüber sprechen, was ich nämlich an dem Festival sehr spannend finde, was am Hören oder etwas hören, was da queer sein kann. Ich finde ja sowieso die Frage immer sehr schwierig, was ist eigentlich dann queer bei so bestimmten Aspekten des Lebens? Also es über Stimme zu machen, fände ich schwierig. Das ist ein bisschen, ja, ich glaube auch, das funktioniert einfach nicht zu sagen, ja, gut, ich höre jetzt eine tiefe Stimme oder ich höre irgendwie eine testo-geprägte Stimme oder ich höre eine durch irgendwelche anderen körperlichen Verfasstheiten geprägte Stimme. Also es kommt drauf an, ich glaube, man könnte schon mit diesem Aspekt irgendwas Cooles machen, aber so grundsätzlich das alleine reicht für mich jetzt nicht aus, ich höre eine tiefe Stimme, aber es klingt irgendwie wie eine tiefe Frauenstimme und das oder irgendwie, oder ich bin verwirrt darüber. Ich glaube auch, dass ich weiß nicht, ob darüber tatsächlich so leicht Verwirrung irgendwie angestellt wird. Weil es ja auch irgendwie so im musikalischen Bereich eine Stimmenvielfalt gibt und Leute dann vielleicht doch schon auch darauf trainiert sind, das zu unterscheiden. Dann auch eine tiefe Stimme, einer Frauenstimme zuzuordnen, auch wenn sie tief ist, weil sie noch bestimmte Merkmale aufweist oder so. Das funktioniert nicht immer, aber dann muss irgendein Inhalt kommen, der dann Verwirrung stiftet. Also es muss über Inhalt hergestellt werden, würde ich jetzt mal so harsch behaupten. Weiß ich nicht. Also generell würde ich sagen, ja, so Stimme alleine wäre mir ein bisschen zu wenig, vor allem auch, weil zum Beispiel Selbstpositionierung der Person dann fehlt. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Stimme habe, die möglicherweise nicht dem entspricht, was sie eigentlich sein sollte, aber das auch einfach so subsumiert wird unter eine Normalität, dann ist das für mich nicht queer. Das war jetzt ein bisschen unlogisch. Schnell, ich rede mal weiter. Ich glaube, es war jetzt auch nicht so wenig, sondern war eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was du gesagt hast. Aber was ich schon spannend finde, ist so der Moment der Verwirrung, den ich zum Beispiel von mir auch ziemlich häufig schon kenne, weil ich nämlich Stimmen relativ schnell einordne und häufig falsch einordne. Mhm. Also das ist irgendwie, ich bin da überhaupt nicht geschult oder lass mich da irgendwie schnell verwirren und ich bin dann verwirrt und in dem Moment der Verwirrung merke ich dann aber, okay, ich hatte halt Vorstellungen, die normal oder normalisierend waren und mit diesen Vorstellungen wurde ich jetzt gerade aufs Glatteis geführt und das ist der Punkt, wo ich schon finde, wo ich dann mir sozusagen an die Nase fassen muss und sagen muss, ja, Joke, vielleicht überlegst du das nächste Mal nochmal genauer, ob das eigentlich hier alles so normal ist, wie du denkst oder so. Also den Moment finde ich dann schon, der geht schon, finde ich, in Richtung queer. Und das kann bei mir darüber erreicht werden, dass ich tatsächlich eine tiefe Stimme höre und denke, es singt ein Mann und dann merke ich, es ist eine Frau und dann so ganz platt und dann merke ich, okay, erweiter nochmal bitte dein Spektrum von Stimmen. Und würdest du sagen, dass diese Verwirrung so innerhalb des Hörstücks dann noch passieren kann oder dass es dann eher um Zusatzinformationen geht, sowas wie der Name von KünstlerInnen irgendwie oder Bilder? Manchmal. Aber ich hatte auch schon so Momente, wo ich tatsächlich beim Hören der Stimme gedacht habe, Moment, es könnte ja eigentlich auch alles ganz anders sein, als ich es mir jetzt gerade vorstelle. Mhm. Naja, hören ist ja auch noch etwas mehr als nur Stimme. Also sowas wie Sprache. Welche Sprache wird benutzt? Gibt es irgendwelche Dialekte? Irgendwelche Sprachmischungen, Abwandlungen, die in Sprache also die dann irgendwie so im Sprechen oder Singen auftauchen. Das macht ja auch schon ganz viel an, naja, also Orientierungspunkten aus. Wie deutlich oder undeutlich ist die Aussprache? Modulation ist es auch, ne? Ob ich jetzt mehr so monoton spreche oder sehr exaltiert oder so. Mhm. Haben wir vorhin zumindest gemacht, als wir den Glitzer in die Stimme bringen wollten? Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Ja, und obwohl es sozusagen als das irgendwie visuelle Mittel wegfallen, um sich zu verorten, würde ich behaupten, dass eben auch Stimme und Sprechen und alles, was mit auditiven Dingen zusammenhängt, sozusagen auch, ich sag jetzt mal, verfälscht werden können oder so, dass so dieses Authentische weggenommen werden kann, weil ich meine Stimme verstellen kann, weil ich andere Sprachen sprechen könnte, weil ich irgendwelche Sachen nachahmen kann oder einfach auch fließend verschiedene Sachen drauf habe, irgendwie wie ich mich ausdrücken kann und damit sehr unterschiedlich auch ankommen kann. Ja. Und damit lässt sich wiederum spielen. Das wäre ja auch schon so eine Art von Vocal Drag oder sowas, wie sie sich ja auch machen. Also einfach sich Symbole oder Zeichen nehmen, die die eben von denen man jetzt, oder von denen ich irgendwie weiß, dass sie so gesamtgesellschaftlich irgendwie bestimmte Assoziationen haben oder und das halt dann überziehen oder irgendwie unterwandern, indem ich dann, was weiß ich, könnte jetzt vielleicht meinen, den Badenser-Slang meiner Kindheit und Jugend rausholen oder versuchen, irgendwie authentisch darzustellen und könnte darin aber vielleicht ungewohnte oder nicht erwartete Inhalte packen. Mhm. Also sowas wie, was weiß ich, Queer-Theorie so mit in irgendeinem Dialekt oder sowas darstellen, weil es dann sozusagen clashen würde. Ich fällt mir natürlich sofort ein super Mädchen ein. Nämlich von der Arbeit. Da saß ich nämlich als schon die ganzen Touri-Ströme reinkamen. Wobei das möglicherweise einfach gar kein Touri war. Jedenfalls saß ich am Tresen und mir gegenüber ist ja so ein Regal. In dem stehen lauter Dildos. Und dann kam man so ein Typ an, schaute in dieses Regal und rief zu seiner übrigen Peer Group: Guck mal, oh nein, Dildo. Und ich musste so lachen. Weil dieses schön hamburgische oh nein, Dildo. Dem einen nochmal so ein extra Touch irgendwie, ne? Fand ich schön. Also fand ich auch eine sehr schöne Performance mit der Stimme. Siehst du, muss ich mich voll beöffnen. Der Ornoldo. Ja. Also, um das nochmal kurz weiterzuführen. Oder nochmal abzuschließen. Eher nicht weiterzuführen, sondern abzuschließen. Du hast mich nicht unterbrochen, sondern einfach nur. Ich hatte noch einen weiteren Gedanken, dass eben so bestimmte Spracheinfärbungen oder Veränderungen, oder also so lokale Sprachbesonderheiten für mich, so in meinem Aufwachsen und so in die Gesellschaft wachsen, ganz klar in Verbindung mit mangelnder Bildung war zum Beispiel. Das ist halt so die Dorftrottel, die Bauern, so die sprechen so. Mhm. Und wenn du eben als gebildet gelten möchtest, wenn du nicht als dumm mhm. irgendwie gelten möchtest oder so erstmal, oder das zumindest nicht von dir angenommen werden soll, dann sprich Hochdeutsch. Ja. Und darüber fände ich das zum Beispiel dann so für mich aus meiner persönlichen Biografie heraus, das ist dann sehr spannend, eben ja. Das zu sprechen und aber trotzdem darüber irgendwie intelligente Sachen zu mhm. transportieren oder so. Das könnte subversive Folgen haben oder mhm. Verwirrung stiften oder sowas, weil dann Form und Inhalt nicht zusammenpassen oder also so nicht der Erwartung entsprechen ja. oder so. Also ich finde, das, was du vorhin gesagt hast mit dem ja, so Stimmen-Drag oder sowas, ne? Mhm. Vocal-Drag. Vocal-Drag. Steph, das, was du da gerade entwickelt hast, dieses Dankeschön, Konzept von Vocal-Drag. oh no. kenne ich zum Beispiel auch von, also gibt es natürlich wahrscheinlich auch schon, kenne ich auch von sehr vielen Drag-Veranstaltungen, wo ich häufig finde, dass das auch eine sehr zwiespältige Sache ist. Also, weil es nämlich schon, weil auch da es total wichtig ist, von welcher Position aus man sich was aneignet ja. und was wie einsetzt. Und ich finde es zum Beispiel, also um jetzt mal so ein ganz klassisches Beispiel zu nehmen, wenn ich jetzt irgendwie mich als weiße Person hinstelle und irgendwie so Kanak-Slang imitiere, dann mag das im Kanak-Umfeld sehr politisch sein, aber mhm. ob ich das irgendwie so politisch rüberbringe, ist eine ganz andere Sache. Ja. Ne? Und insofern finde ich das total spannend, den Aspekt von Vocal Drag, weil sich da auch total viele Sachen dran knüpfen, die überlegenswert sind, die man irgendwie reflektieren muss, mit denen man vorsichtig umgehen muss und so. Ja. Ja. Ich habe auch, also ich habe auch die große Leidenschaft, so Stimmen zu imitieren, nachzumachen. Und das hat sich schon nochmal, also mein Umgang damit hat sich schon nochmal auch verändert mit zunehmender Politisierung. Ja. Dass eben so dieses, wer bin ich und wen mache ich jetzt wie nach und wie transportiere ich das, dass es einfach doch ganz schön kompliziert auch miteinander verschlungen ist und dafür, dass ich das einfach nur so einfach so mache, sich dann auch nicht bisher noch nicht irgendwie für mich die Möglichkeit ergeben hat, das nochmal anders umzusetzen mhm. oder dann nochmal das dann irgendwie mal produktiver zu machen oder ja. Es war dann eher so ein, okay, nee, das ist nicht gut. Ja. So, das ist ein, das bezieht sich eben so auf so Mainstream-Humor oder ich weiß, dass ich da nur Kleinigkeiten einstreuen müsste und da ist bei vielen Leuten schon so viel vorhanden, an Stereotypen. Das ist halt das Problem. Es sind mhm. eben auch dort ganz krasse Stereotype dann dran geknüpft und das geht halt irgendwie nicht, wenn man versucht, nicht einfach immer so Stereotype zu reproduzieren. Ja, das ist schwierig. Muss man schwierig. Aufpassen, ne? Also Inhalte finde ich da einen wichtigen Punkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass über die Inhalte dann das wieder gebrochen werden kann. Oder über Selbstpositionierung, ne? Mhm. Wenn ich das irgendwie mit einstreue und zwar so, dass es ehrlich ist und dass es irgendwie transparent macht, warum ich das jetzt in dem Moment versuche, was ich gerade versuche, könnte das vielleicht was werden. Also bei Vocal Drag würde ich, glaube ich, einfach immer gucken, wer sich gerade was aneignet. Ja. Einfach, bevor ich das so lustig benutze oder so. Sag mal. Ja. Wollen wir langsam hier Schluss machen oder was? Wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen. Extra fürs Festival. Ja, dann sollten wir vielleicht tatsächlich einfach mal Schluss machen. Hm. Auch wenn es wenn noch viel zu sagen gäbe. Gerade in Rage geredet haben. Ja. Ne? Ja. Ja. Wir können sonst vielleicht das Thema nochmal in aller Länge ausbreiten oder so. Ja, wollen wir mal. Ja, wir machen hier einfach mal Schluss. Ich finde das okay. Wir überlassen das Publikum den auditiven Gedanken, denen sie gerade nachhängen. Wir haben allerdings jetzt noch ein Stück und das haben wir auch ausgesucht unter dem Motto. Also es ist ein freies Stück und wir hören jetzt von, ach, ich weiß immer nicht, wie ich den Namen aussprechen soll, Tamlitz, glaube ich. Wir verlinken das auch auf jeden Fall. Das Stück 1980s Christian New Wave. Ted Hamlitz, weiß ich nicht, ob er sie sich selbst als queerer Künstlerin positioniert. Auf jeden Fall ist das, was, also die Person versucht, über die Sounds, die sie herstellt, sehr viel zu veruneindeutigen und sehr viel zu machen. Also bewegt sich in so einem queeren Rahmen mit den Sounds, die sie produziert. Und das Stück, was wir hören, ist eine Minute lang und war im Rahmen eines Projektes, wo innerhalb von einer Minute die Frage beantwortet werden sollte. Moment, ich lese vor. What is the sound of the war on the poor? Und damit verabschieden wir uns jetzt, ne? Wir verlinken das alles, was wir hier brav gesagt haben. Könnt ihr alles nochmal nachgucken. Beziehungsweise die es jetzt noch hören, müssen sich die Mühe machen, ins Netz zu gehen. Den Queerbesuchenden noch ein schönes Festival. Ja. Viele tolle Klänge in den Öhrchen. Und den Podcast-Hörenden einen schönen Rest Juni. Ja, wir melden uns pünktlich wieder, hoffentlich. Genau. Im Juli. Wie gehabt, jeden zweiten Freitag im Monat. Dann kommt gut aus dem Juni raus und in den Juli hinein. Ja. Und noch ein schönes Festival, ja. Tschüss. Tschüss. Uno, dos, one, two, three, cuatro. Interpretation, please. One, two, three, four. To Arsenis. Autographs for the sick, they want to touch you. Monogrammierte Lügendetektor. Sie möchte Monogram polygraph kits she wants to buy too. Elle avertis to les enfants de l'Ohio. She's warning all her children of the horrors of the afterglow. You're a bonfire lover counting dollars in the afterglow. Do it.